WDR 5. Neugier genügt. Ja, dat is een periode geweest dat je dus zat je er vol van, dus in 1945. Hè. Es gab eine Zeit, da war mir alles noch gut im Gedächtnis. 1945, kurz nach dem Krieg. Damals war mein Kopf voller Erinnerungen an die Entbehrungen, die Angst und das Leid. Ich habe so viele Freunde im Krieg verloren. Aber im Laufe der Jahre sind die Erinnerungen mehr und mehr verblasst. Nur manchmal kommen ein paar Fetzen nach oben. Inzwischen habe ich eigentlich das Gefühl, es reicht. Es ist passiert, 70 Jahre sind vergangen, da muss man nicht mehr drüber reden. Die Generation, die den Krieg miterlebt hat, die Menschen sind fast alle tot. Darum lass die alten Geschichten doch einfach ruhen. Lass das doch sitzen. Es war nicht leicht, meinen Schwiegervater zu diesem Gespräch zu bewegen. Er ist 94 Jahre alt und ein zurückhaltender, schüchterner Mensch, der nicht gerne im Mittelpunkt steht. Auf gar keinen Fall will er in ein Mikrofon sprechen, aber immerhin darf das Aufnahmegerät mitlaufen. Bis ich Joost kennenlernte, war der Krieg für mich ziemlich abstrakt. Trotz Geschichtsunterricht an der Schule und zahlreicher Bücher, Filme und Dokumentationen, die ich über Nazi-Deutschland gelesen und gesehen hatte. Mein Vater, Jahrgang 1938, und meine Mutter, geboren 1942, haben die Zeit als Kinder erlebt und erinnerten sich nur bruchstückhaft. In der Familie meines Mannes war das anders. Der Krieg spielte sehr große Rolle bei uns zu Hause. Meine Eltern haben den Krieg auch als Jugendliche erlebt, also sehr intensiv. Und da wurde sehr oft über gesprochen, über Erinnerungen oder eben über die Besatzung, über die Deutschen. Ständig kam das auf den Tisch, also sicherlich auch auf den Tisch, weil bei Essen, wenn Essen übrig blieb, dann musste man das aufessen, weil in dem Krieg hatte man Hunger gehabt und deswegen darf man das jetzt nicht verschwenden. Es gab immer Anlässe, Krieg als Thema zu nehmen. Wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer! Joost ist 11 Jahre alt, als Hitler in Deutschland an die Macht kommt. Jeden Abend sitzt die Familie gemeinsam vorm Radio. Sie hören von der Bücherverbrennung, dem Feldzug gegen die sogenannte entartete Kunst und den Zwangsmaßnahmen gegen Juden. Die Nachrichten aus Deutschland werden immer beunruhigender. Im Sommer 1939 macht Joost Abitur und beginnt an der Technischen Hochschule in Delft ein Studium der Ingenieurswissenschaften. Im Winter, 3 Monate nach dem deutschen Überfall auf Polen, beginnen die Niederlande sich zu mobilisieren. Noch hoffen alle auf eine Wiederholung des Wunders, das ihr Land im Ersten Weltkrieg von den deutschen Truppen verschont hatte. Doch am 10. Mai 1940 marschiert die Wehrmacht in die neutralen Niederlande ein. Joost soll an diesem Tag an der Uni eine Klausur schreiben. Ich bin dus dieselfde Tag, want ik kwam daar bij de TH Delft. En dat was gewoon dicht. Dat Examen ging niet door. Ich bin also morgens zur Technischen Hochschule, aber die war geschlossen. Das Examen fand nicht statt. Anscheinend war ich naiv genug zu glauben, dass die Klausur geschrieben würde. Ich dachte, wir würden den Deutschen schon Einhalt gebieten. Die Engländer würden kommen und uns helfen. Ich hatte so ein Gefühl von, das wird schon schiefgehen. Ich bin dann auf dem Fahrrad von Delft nach Wassenaar gefahren, wo meine Eltern im Garten saßen und damit beschäftigt waren, ihre silberne Hochzeit vorzubereiten. Irgendwann hörten wir Schüsse. Wir sahen die deutschen Flugzeuge am Himmel. Das passierte alles über unseren Köpfen. Darum gingen wir ins Haus. Da gab es einen ganz schweren Esszimmertisch aus Eiche. Und wir beschlossen, uns darunter zu verkriechen. Für den Fall, dass eine Granate auf unser Dach fällt. Plötzlich gab es tatsächlich einen riesen Knall. Die Granaten landeten zwar nicht auf unserem Haus, aber im Garten. Genau da, wo wir vor wenigen Minuten noch gesessen hatten. Und auch daneben, 5, 10 Meter weiter. Und auf dem Nachbarhaus. Angesichts der unmittelbar bevorstehenden feindlichen Kriegsausweitung auf belgisches und holländisches Gebiet und der damit verbundenen Bedrohung des Ruhrgebietes ist das deutsche Westheer am 10. Mai bei Morgengrauen zum Angriff über die deutsche Westgrenze auf breitester Front angetreten. Der Aufmarsch zur großen Entscheidungsschlacht im Westen hat begonnen. Auf einmal ist der Krieg ganz nah. Am frühen Nachmittag des 14. Mai, einem Dienstag, bombardiert die deutsche Luftwaffe Rotterdam. Fast 1000 Menschen sterben. Die historische Altstadt wird dem Erdboden gleichgemacht. Joost und seine Familie sehen die Stadt in der Ferne brennen. Die Niederlande kapitulieren. Ein paar Tage später steht ein deutscher Militärangehöriger vor der Haustür und will sich bei ihnen einquartieren. We hadden een heel klein kamertje, een soort logeerkamertje, hadden we boven achter. Nou, ga daar maar in. Hè. We hadden unter dem Dach een kleines Zimmerchen, een Art Gästezimmer. Da kam er rein. Ansonsten haben wir uns nicht mit ihm abgegeben. Keine Gespräche, nichts. Wir wollten keinen Kontakt. Er konnte da schlafen, aber das war's dann auch. Hat er auch verstanden. Er war eigentlich ganz höflich, kein Schurke. Er ging dann in sein Zimmer und kam wieder runter mit einer Hakenkreuzflagge, die er an unseren Flaggenmast hängen wollte. Auf gar keinen Fall, sagten wir. Dass sie hier übernachten, ist eine Sache, aber das geht entschieden zu weit. Er hat das auch akzeptiert. Als wir später einmal heimlich sein Zimmer inspizierten, lag die Hakenkreuzflagge als Tagesdecke auf dem Bett. Der erste direkte Kontakt mit den deutschen Besatzern dauert nur wenige Tage. Auch an der Technischen Hochschule geht zunächst noch alles seinen gewohnten Gang. 1943 werden die Studenten aufgefordert, eine Loyalitätserklärung zu unterzeichnen. Da Joost wie die meisten nicht unterschreibt, muss er die Uni verlassen und wird zum Arbeitseinsatz nach Deutschland beordert. Von der Meldestelle in Den Haag geht es direkt zum Hauptbahnhof, wo hunderte junger Männer in Güterwaggons gepfercht werden. Helemaal geen flauw idee waar naartoe gingen. En toen kwamen we uiteindelijk dus in Hannover aan. Wir hatten keinen blassen Schimmer, wo es hingehen sollte. Und kamen schließlich in Hannover an. Von da aus sind wir mit dem Bus, beziehungsweise mit Bussen, denn wir waren ziemlich viele, zur D-Mark-Fabrik gebracht worden. Auf dem Werksgelände zwischen den Fabrikhallen standen Zelte und Baracken, wo die Zwangsarbeiter untergebracht waren. Am nächsten Morgen werden die Neuankömmlinge aufgeteilt. Joost landet an einer Drehbank bei einem Rheinländer, einem freundlichen und bescheidenen Mann, mit dem er gut auskommt. Der erzählt, dass er an die Front muss, sobald Joost die Arbeit beherrscht. Er begon dus met van zo lang mogelijk uithouden bij die bank, zonder dat ik er zelf aan hoef te gaan werken. Es ging also darum, so lange wie möglich an dieser Drehbank zu bleiben. Was nicht so schwierig war, denn die Arbeit war sehr komplex. Ich bin zwar eigentlich recht geschickt, aber ich hatte Angst, einen Fehler zu machen und dann als Saboteur an der Decke zu baumeln. Also dachte ich, ich setze mich einfach daneben, schaue zu, wie es geht, und er erklärt mir, was zu tun ist. Eines Tages kam dann einer der Bewacher und sagte, ihr redet zu viel. Und ich musste mit zur Direktion. Da saß ein Mann mit Hakenkreuzanstecker am Revers, der sofort anfing zu schimpfen. Er beschuldigte mich, zu sabotieren und drohte, mich in ein Arbeitserziehungslager zu stecken. Er hatte schon den Telefonhörer in der Hand und ich dachte, oh je, jetzt ist es soweit. Ich hatte eine Ahnung davon, was mir bevorstand. Denn ein Bekannter von mir war in so einem Lager gewesen. Als er zurückkam, war er ein anderer Mensch. Er sah furchtbar aus, war kahlgeschoren und psychisch ein Wrack. Der Parteimann nahm also den Telefonhörer und ich dachte, Hilfe. Aber er legte den Hörer wieder auf die Gabel und sagte, ich gebe dir noch eine Chance. Was für ein Sadist. Joost kommt in eine andere Abteilung, muss Gießnähte abschleifen. Keine besonders anspruchsvolle Arbeit, aber er ärgert sich, nun doch Teil der Kriegsindustrie zu sein. Er will so schnell wie möglich wieder zurück nach Holland und er hat einen Plan. Aber erst einmal wird er nach Wolfsburg verfrachtet, das 1938 als Sitz des Volkswagenwerks gegründet, damals noch Stadt des Kraft-durch-Freude-Wagens bei Fallersleben heißt. Mit Klaas, einem Kommilitonen aus Delft, versucht Joost einen Platz im Labor zu ergattern. Dem Laborleiter kommen die beiden technisch versierten niederländischen Studenten gerade recht. Sie sollen eine neue Kühlung für den Volkswagen-Motor konstruieren. Da hat er mir erzählt, dass er dieses Kühlsystem so entwickelt hat, dass es eigentlich nicht richtig funktionieren konnte, weil Röhrchen zu dünn waren und ja, ein Motor würde dann ziemlich schnell warm laufen. Aber es war nicht offensichtlich, dass es ein Fehler war. Ja, für mich war das dann immer so, mein Vater, der Held, der hat Volkswagen sabotiert. Joost aber hat Angst aufzufliegen und will seinen Fluchtplan nun so schnell wie möglich in die Tat umsetzen. Über Umwege hatte er von einem niederländischen Psychiater eine Bescheinigung bekommen, dass er arbeitsunfähig sei. Um entsprechend krank auszusehen, beginnt er heimlich zu hungern. Als er deutlich abgemagert und geschwächt den Betriebsarzt von Volkswagen aufsucht, wird er sofort zu einem Spezialisten nach Hannover geschickt. Ich kam ins Sprechzimmer und dort hing ein großes Porträt von Bismarck, also nicht von Hitler, nicht von Göring und auch nicht von Goebbels oder irgendeinem anderen aus der Partei. Ich dachte, das ist schon mal nicht schlecht. Der Arzt ist zwar Deutscher, aber bestimmt kein Nazi. Das beruhigte mich. Ich sah aus wie eine wandelnde Leiche. Es ging mir wirklich nicht gut. Das hat den Arzt überzeugt. Er meinte, ich müsse nach Hause. Ich wäre arbeitsunfähig. Wenn man sich das so anschaut, habe ich wirklich viel Glück gehabt. Da hätte alles Mögliche schiefgehen können. Aber Joost bekommt ein Attest und auch im Volkswagenwerk gibt es keinen Widerspruch. Er darf tatsächlich seinen Koffer packen und gehen. Zurück in Holland findet er eine Anstellung beim Patentamt. In Sicherheit ist er dort aber nicht. Immer öfter finden nun Razzien statt, bei denen auch Leute, die wie Joost Papiere vorzeigen können, mitgenommen werden. Als ihm der Boden unter den Füßen zu heiß wird, taucht er im Herbst 1944 in einer Psychiatrie unter und wartet auf das Ende des Krieges. Dann hörte ich ihn so Oranje Boven singen. Eines Tages hörte ich plötzlich Leute das niederländische Widerstandslied singen. Ich dachte, was höre ich da? Oranje Boven, lang lebe die Königin. Da war der Krieg vorbei und das alltägliche Leben musste wieder beginnen. Die Lebensmittelzuteilung war natürlich noch knapp. Es gab nicht genug zu essen, es gab keine Elektrizität, keine Kohle, geschweige denn Öl. Das Land war komplett leergeraubt. Es gab nichts. Und es kam auch nur langsam in Gang. Aber man hatte das Gefühl, es wird besser. Davor wurde es immer schlechter. Nach dem Krieg haben die Niederländer von den Deutschen die Nase gestrichen voll. Die aggressiven Nachbarn werden verachtet und gemieden. Rottmoffen, Scheißdeutsche, werden sie genannt. Mein Vater musste ab und zu nach Deutschland für seine Arbeit, hat beim Shell gearbeitet. Das war immer doof, das hat ihm nie gefallen. Mit Deutschen wollte man nichts zu tun haben. Es gab viele deutsche Touristen in Holland. Und wenn zum Beispiel ein deutsches Auto angehalten hat und die Leute haben dann auch immer natürlich in Deutsch gefragt, wo es zum Strand geht, dann sind meine Eltern eigentlich immer weggelaufen. Die wollten die Leute dann auch nicht antworten. Da kamen all die Deutschen, kamen hier Keulengraven. Damals haben die Deutschen hier an der Nordsee ihre Strandburgen gebaut. Wir haben gesagt, da sind sie wieder, die Rottmoffen, und besetzen unser Land. Wir haben uns mal in so eine Strandburg gesetzt. Da kamen die Deutschen und meinten, raus! Ich sagte, was raus? Hau bloß ab! So frech waren die. Nicht alle, aber einige. Die hatten echt nichts gelernt. In der Familie ist Deutschland ein Tabu. Alles, was deutsch ist, unerwünscht. Auf dem Weg in das Elsass werden deutsche Autobahnen gemieden, auch wenn das Umwege bedeutet und Zeit kostet. Kommen die Kinder mit einer schlechten Deutschnote nach Hause, ist das, anders als in den anderen Fächern, kein Problem. Deutsch muss man nicht können, denn Deutsch braucht man nicht. So ist der Unmut groß, als Sohn Hans 1982 nach einer Reise durch Europa offenbart, dass er ein deutsches Mädchen kennengelernt hat. Na, das war verschrecklich. Er hat eine Stellvriendin, die es auch gehabt hat, nur noch ein Deutscher. Das fanden wir furchtbar. Hans hatte schon einige Freundinnen gehabt und jetzt ausgerechnet eine Deutsche. Wir wollten keine Deutsche bei uns in der Familie haben. Das fanden wir nicht in Ordnung. Aber du hast unsere Bedenken schon beim ersten Besuch ausgeräumt, weil du Französisch gesprochen hast. Und natürlich deine ganze Art. Du wurdest sofort akzeptiert. Trotzdem fühlte ich mich in der ersten Zeit bei Besuchen in Holland nicht besonders wohl in meiner Haut. Denn egal ob in der Familie oder bei Hans Freunden, immer war der Zweite Weltkrieg Thema und ich, die Deutsche, stand unter Beschuss. Ich hatte ständig das Gefühl, mich entschuldigen oder rechtfertigen zu müssen für Dinge, die ich zwar nicht getan, aber die mein Land zu verantworten hatte. Ein sehr, sehr naher Freund von meiner Mutter ist von der deutschen Besatzung erschossen worden. Also auch mein Opa, der Vater meiner Mutter, war im Gefängnis und ist da auch sehr krank geworden. Soweit ich weiß, hat er da Diphtherie gekriegt und hat sich da nicht mehr von erholt. Er ist zwar noch aus dem Gefängnis gekommen, aber ist dann relativ schnell gestorben. Was natürlich für meine Mutter klar war, dass das die Schuld der Deutschen war. Die bitteren Erfahrungen während der Besatzung haben sich tief in das niederländische Gedächtnis eingegraben und wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Der Moffenhaat, der Hass auf die Deutschen, gehörte in den Niederlanden lange zum guten Ton. Zwar war und ist Rassismus dort eigentlich verpönt, aber bei den Deutschen machte man gerne eine Ausnahme. So waren 1993 bei einer Umfrage 39% der niederländischen Jugendlichen der Ansicht, Deutschland sei kriegslüstern und wolle die Welt beherrschen. Doch in den letzten Jahren hat sich das Bild gewandelt. Wenn ich im Fernsehen Sendungen über Deutschland sehe, dann kann ich kaum glauben, dass es dasselbe Volk ist, das im Krieg zu Tausenden Heil Hitler gerufen hat. Dann sehe ich die Bilder vor mir von diesen Massenaufläufen, wenn Hitler eine Rede hielt. Zigtausende Menschen auf Plätzen, die ihm zujubeln und zuwinken. Der Bund deutscher Mädel und die Hitlerjugend. All die Kinder, die mit diesen Hakenkreuzbinden rumliefen. Diese furchtbare Hysterie. Dann frage ich mich, ist das wirklich dasselbe Volk? Und kann es mir kaum vorstellen. Joost hat den Krieg erlebt. Für mich ist die Zeit Geschichte. Unsere Begegnung war für uns beide eine Konfrontation und eine Auseinandersetzung mit der Frage von Schuld und Verantwortung. Aber ist es auch eine Geschichte der Versöhnung? Joost weiß es nicht. Er ist nur erleichtert, dass es jetzt vorbei ist. Ich bedauere es nicht, dass ich die Geschichte noch einmal erzählt habe. Aber das war jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich davon angefangen habe. Damit ist dieses Gespräch auch ein Abschluss. Ja, Das ist es wohl. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.